Übergrenzen. Deutsch Übergrenzen. Votre émission des germanistes pour la promotion de la culture et de l'excellence. Deutsch Übergrenzen. C'est des rubriques de formation et d'information sur la germanistique. Deutsch Übergrenzen. C'est une immersion au cœur des débats universitaires et communautaires. Deutsch Übergrenzen. C'est votre temps d'antenne par la Afro-Deutsche Familie sur la radio Beke FM. Deutsch Übergrenzen, c'est tous les jeudis de 15 à 16 heures sur la fréquence qui vous conduit jusqu'au bout du monde. Deutsch Übergrenzen, mit Deutsch, durch Deutsch, im Deutsch. Im Deutsch. Weltweit. Wir eröffnen die der deutschen Sprache Gewinn mit der Sendung Deutsch über Grenzen auf Radio Becken. Hier spricht heute Fidel Boris Kwaku Ndri, Studierender im dritten Jahrgang an der Germanistik Abteilung der Universität Alassane Ouattara von Boaké. Jeden Donnerstag um die gleiche Uhrzeit erleben Sie die afro-deutsche Rührung wie die heutige Zeit. So machen Sie sich bequem, denn wir hätten zuerst etwas Hilfreiches für die Verbesserung Ihrer Sprachstoffe in Grüßdeutsch. Dann ein beunruhigendes Thema in der Debatte über die Wirksamkeit der Schule für eine sichere Zukunft in Côte d'Ivoire. Dafür haben wir hier auf dem Szenenaufbau vier Germanisten als Gäste, genauer liebe Elise Thio, eine Frau mit vollen Sternen und ein gebildeter Mensch. Herzlich willkommen. Schön. Und hier Kunan Sedek, der dynamische Stellvertreter des Lizenz 3, der germanistischen Abteilung von Boaké und ja, der sogenannte Tonton Mathurin. Herzlich willkommen. Hallo. Wie kommen wir zu diesem Namen? Ja. Warum Tonton Mathurin? Ich glaube, das kommt von allen Seiten. Ja. Das ist so eine Appellation, ja, eine Spitzname, die schön. Alle Studenten, die mir gegeben haben. Schön. Aber das gefällt mir sehr gut. Einverstanden. Gut. Sie hat die Kunst der Sprache. Sie leitet dafür die Kurkommission der afro-deutschen Familie und kann man mit ihr immer optimistisch bleiben. Liebe, guten Tag. Wie geht's dir? Es geht mir gut, danke. Schön. Und ja, der letzte ist ein Mann von Stoizismus, ja? Hier, guten Skoku. Ja. Schön. Und was ist genauer Stoizismus? Stoizismus, das ist die Fähigkeit, den Schwierigkeiten des Lebens zu widerstehen. Also, schön. Danke sehr für diese kleine Bedeutung. Gut, wir freuen uns wirklich über Ihre Anwesenheit. Ja, endlich ist die letzte Rubrik ein Spiel zur Allgemeinbildung. Bevor wir anfangen, stellen wir euch den jüngsten deutschen talentierten Jungen und Stern dar. Der hat es geschafft, seine Stimme in der deutschen Musikwelt durchzusetzen. Er ist nur 15 und hat schon drei offizielle Musiken. Hören wir einfach passiert von Miguel Gaspar. Beke FM, la radio jusqu'au bout du monde. Und chillen rum, haben Fun. Und zocken ist das Weekend-Programm. Super Bowl und Champions League. Dazu einen Burger, das ist was ich lieb. Total. Doch plötzlich war das alles egal. Türkisblaue Augen, die mir den Schlaf rauben. Nicht mehr normal. Du bist mir einfach passiert. Mit dir ist Glück garantiert. BKFM, la radio jusqu'au bout du monde. Gut Deutsch sprechen ist ja schön, aber perfektes Deutsch sprechen klingt gut. Dafür bieten wir euch einen kurzen Unterricht, der Ihnen ja im Alltag beim Sprechen helfen kann. Es geht heute um einfache deutsche Redewendungen. So, liebe Zuschauer und Zuhörerinnen, nehmen Sie Ihre Blätter, um mitzuschreiben. Lass uns in Grüßdeutsch anhören. À présent, la rubrique Grüßdeutsch. Grüßdeutsch. Heute, wie ich schon gesagt habe, werden wir einfach Redewendungen lernen. Zuerst die erste Redewendung. Unter vier Augen. Man benutzt diese Redewendung, wenn man mit nur einer Person ein persönliches Gespräch führen will. Beispiel: Möchtest du auf der Arbeit Urlaub beantragen? Und dein Chef fragt dich, warum du noch Urlaub brauchst. Und dafür ist es etwas Persönliches und du möchtest es nicht vor allen Mitarbeitern erklären und sagst, das würde ich gerne unter vier Augen mit ihnen besprechen. Die zweite Redewendung, den Faden verlieren. Ich finde diesen Ausdruck gut, denn es kann helfen, aus unangenehmen Situationen leichter herauszukommen. Es wird benutzt werden, wenn man etwas vergessen hat, was man sagen wollte. Beispielsweise, du bist auf der Arbeit und sprichst mit einer Kollegin über Gott zum Beispiel und die Welt. Und dann warst du kurz abgelenkt und weißt nicht mehr, worüber du gesprochen hast. Dann sagst du, oh nein, ich habe aber den Faden verloren. Weißt du noch, wo ich stehen geblieben bin? Das war schön. Die dritte Redewendung. Ins Schwarze treffen. Die Bedeutung ist einfach, in einem richtigen Moment genau das Richtige oder das Nötige zu sagen oder zu tun. Beispielsweise, kommst du jetzt bei einem Freund zum Besuch und ist bereit, Gaba zu essen. Und dann sagst du, da hast du aber wirklich ins Wasser getroffen, denn ich habe auch Hunger und dies ist mein Lieblingsessen. Auf dem Schlauch stehen bedeutet nicht verstehen oder nicht an etwas erinnern können. Beispiel: Wie bildet man nochmal die indirekte Rede im Deutschen? Ich stehe da gerade auf dem Schlauch. Das bedeutet, er erinnert sich nicht mehr daran. Die sechste Redewendung. Mein Name ist Hasse. Ja, das ist ein bisschen doof, aber so ist es. Mein Name ist Hasse. Diese Redewendung bedeutet keine Ahnung von etwas haben. Beispiel: Hast du Informationen über den Journalismus? Mein Name ist Hasse. Das bedeutet, ich habe keine Ahnung darüber. Schön. Und das ist alles für heute und hoffe, dass Sie einfach Notizen genommen haben. Jetzt sprechen wir über das die Schule in Côte d'Ivoire zentrale betreffende Thema für die heutige Gesellschaft. So, garantiert die Schule in Côte d'Ivoire eine sichere Zukunft? Die Frage bleibt vorerst offen. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie haben die Möglichkeit, uns anzurufen und darauf zu reagieren. Wählen Sie genau die Telefonnummer 0101 45 50 40. Ich wiederhole: 0101 45 50 40. Und die zweite Nummer ist 05 86 06 48 63. Danke. Jetzt öffnen wir die Debatte mit dem Jingle. c'est l'heure de votre rubrique débat. Débat. Die Schule als ein Bildungs- und Erziehungsort, wodurch die Kinder oder Jugendliche in Kenntnis wachsen, was ihnen dabei helfen, unabhängig zu sein oder sich eigentlich in die Arbeitswelt einzufügen. Aber der Fall davon in Côte d'Ivoire ist in Frage von vielen Menschen gestellt. In diesem Sinne treffen meist die Schüler Schwierigkeiten, sich zu entschieden, was sie als Arbeit in die Zukunft anfertigen können oder nicht. Auch manche sind bei der Suchung der Arbeit total abgelehnt, obwohl diese oft an der Uni sind. Liebe Gäste, wir sind jetzt zur Debatte. Okay, ich möchte wissen, wozu dient die Schule und warum die Schule? Bevor ich das Wort ergreife, lasse mich auf Gottes Namen, ja, loben. Ja, das ist so etwas Wichtiger für mich. Amen. Er hat meine Anwesenheit hier erlauben. Schön. Und was der Moderator schon gesagt hat, ja, er hat etwas so Interessantes, ja, gesagt. Dieses Thema ist etwas Aktuelles und wir müssen darüber diskutieren. Und wozu dient die Schule? Ich glaube, du hast zu dieser Antwort geantwortet. Ja? Die Schule ist ein Erziehungsort. Es ist ein Ort, wo man die Kenntnisse sammelt. Schön, ja. Danke. Ja, Herr Gudenz. Ja. Schön. Ihre Meinung über für diese Frage? In heutigen Welt, ja. Wir können nicht außerhalb der Schule bleiben. Schule ist sehr wichtig. Wie schon gesagt hat, Schule ist ein Ort der Erziehung. Erziehung, ja. Ohne Erziehung, nein, das Leben das geht nicht an. Gut. Schön. Ja, Frau Elise. Ja, so, vielen Dank für das Wort. Bitte. Über die Schule, wie du schon gesagt hast, ja. Die Schule gibt uns Kenntnisse und ich möchte hinzufügen, dass die Schule erlaubt uns, die Welt unter anderen Augen zu sehen. Schön. Okay. Danke sehr. Ja, Ayan? Ich glaube, die Schule ist eine wichtige sozialistische Institution. Die Schule beiträgt zu einer sozialistische Integration, Beitrag und zu der berufliche Einführung. Die Schule ist sehr wichtig für die Bürger, Stadtbürger, ermöglicht auch die Stadtbürger, Stadtbürgerkunde. Schön. Aber für die beste Bildung von Kindern und Jugendlichen ist die Schule ein bester Ort. Es gibt so viele Orte, aber warum die Schule? Vielleicht die Eltern können selbst ihre Kinder erziehen, bilden, oder? Ja, du hast das Wort. Okay. Die Schule ist ein Ort, wo wir viele Kenntnisse lernen, viele Sachen lernen. Sie kann unsere Kinder erziehen. Danke. Ja. Lass mich mal etwas betonen. Im engeren Sinne ist die Schule ein Erziehungsort. Im weiteren Sinne, ja, das ist auch etwas Sachliches, in die Schule eine Weise zu qualifizieren. Das heißt, kommen die Leute in der Schule, um einen Abschluss zu haben. Wir können ohne Schule Kenntnisse sammeln, aber warum kommen wir und sind wir verbindlich in der Schule zu kommen? Kommen wir in der Schule um einen Abschluss. Das ist so eine Institution. Das ist so eine Institution, die das Diplom verkündet. Schön. Also wenn wir aus der Schule kommen, ist es einfach versichert, dass wir arbeiten werden, oder? Ja. Nicht nur in der Côte d'Ivoire, aber im Allgemeinen. Ja, ich glaube. Ja. Das ist frei? Ja, das ist. Ah, okay. Das Wort. Ich meine, dass die Schule garantiert nicht uns unbedingt eine Arbeit. Wirklich? Ja. Also, aber also warum lernt man in der Schule? Genau. Wir lernen in der Schule, wie ich schon gesagt habe, um die Ereignisse der Welt unter ein anderen Augen zu sehen, um Zeugnisse zu haben. Und okay, danke. Gudenz, wollen Sie jetzt was sprechen, oder? Nein. Ja. Ich möchte etwas sagen. Was dieses Fräulein schon gesagt hat, das ist so ein bisschen richtig. Aber ein bisschen. Aber du musst nicht etwas vergessen. Du musst nicht etwas so in Vergessenheit geraten. Dass wir, wenn wir in der Schule kommen, wir können in der Zukunft keine Arbeit haben. Und okay, das ist so ein Teil. Und ein anderer Teil, wir können auch eine Arbeit. Das ist wirklich. Sehen wir viele Studenten, Studentinnen, die arbeitslos sind. Aber sie besuchen eine Schule, oder? Okay, danke. Also wir werden später mit den Rahmenbedingungen sprechen, dann werden wir mehr darüber sprechen. Aber in Côte d'Ivoire, wir haben effiziente Lehrer für die Bildung von Kindern. Aber warum ist also die Schule hier in Frage gestellt? Oder gibt es ein Problem mit den Lehrern? Ich weiß nicht genau. Es gibt ein Problem. Mit dem Schulsystem. Schulsystem? Ja. Ja. Ich glaube, es gibt eine Vielmassigkeit des Schulsystems in Côte d'Ivoire. Schön. Ich habe eine Frage. Ja. Welches Problem hat das Schulsystem in Côte d'Ivoire? Genau. Das Problem. Wie bitte? Welches Problem hat das Schulsystem in Côte d'Ivoire? Du hast von Schulsystem gesprochen. Ja. Und er sagt, was ist das Problem mit dem Schulsystem oder im Allgemeinen? Das Schulsystem ist nicht angemessen für das System der Anführung, der beruflichen Anführung. Ich möchte dir dabei helfen. Ja. Für mich ist das Schulsystem nicht gut, denn dieses System lernt nicht uns die andere Arbeiten. Zum Beispiel, wir sind im Deutsch, an der Deutschabteilung. Dort lernen wir nur Deutsch zu sprechen, zu schreiben. Und sie lehren nicht uns andere Arbeiten, wie zum Beispiel das Handeln. Wie man unternehmen könnte. Der Handel, ja. Oder Ich möchte dabei diesen Menschen helfen. Ja, hier sind wir in Côte d'Ivoire. Ich habe seit, als ich in CP bis heute, wie viele Fächer habe ich gelernt? Ich glaube, das ist so viel für einen Mann. Das ist nicht etwas so ein gepassendes. Für die berufliche, das heißt, heute nehmen wir die BTS-Fächer, gibt es Kommunikation, RH-Corp, gibt es anderes. Aber das ist nicht etwas so anpassend. Man muss diese Fächer entfernen. Okay, die Schule ist nicht schuldig. es hängt von der Lernende ab. Wenn du etwas lernst, du sollst gut sein. Kompetenzen haben. Aber du lernst, du hast keine Kompetenz. Wie kannst du arbeiten? Es gibt Arbeit. Aber die Lernenden sind sehr faul. Sie aber die Vorkehrungen sind nicht. Ist dabei zu sprechen, dann am Ende wirst du sprechen. Ja. Wir haben bemerkt, wenn es einen Wettbewerb gibt, die Personen, die um diese Arbeit bewerben, sind nicht so fähig, diese Arbeit zu machen. Ja. Das ist nicht das Problem von Schulsystem. Es hängt von den Lernenden ab. Okay? Nee, ich bin nicht total d'accord mit dir. Wieso? Gib mir bitte die Vorkehrungen der Schule. Der Schule. Was die Regierenden haben für das Schulsystem gemacht. Gib mir bitte ein Beispiel. Bitte. Was willst du konkret? Ich verstehe nicht deine Frage. Ich möchte dir sagen, dass hier gibt es nicht eine solide und enge Vorkehrungen in unserem Schulsystem. Okay, Moment. Das ist nicht etwas adaptiert. Moment. Okay, Sie sagen, dass die einfach, sie sind nicht fähig oder das Schulsystem ist nicht gut. Aber ich denke, dass durch die Schule können Sie heute gut Französisch sprechen, oder? Ja. Das ist auch etwas Gutes. Ja, das ist etwas Gutes. Auch Französisch ist unsere Amtssprache. Mhm. So ist es normal. Ja. Oder? Aber ja, es gibt einfach Personen, die einfach in der Stadt sind und sie können ja viele Jahre erledigen oder erleben und ohne wirklich gut Französisch sprechen. Das existiert, oder? Auch? Auch. Ja, gut. Das garantiert nicht eine Arbeit. Das garantiert nicht eine Arbeit. Ja. Aber weißt du, warum? Zum Beispiel, ich habe neulich sozusagen ein Praktikum für Journalisten gemacht, aber heute bin ich hier. Ja, ja. Das ist ein Beispiel, oder? Das, ja. Das hängt von dir. Aber wo hast du diese Kompetenzen gesammelt? Durch die Sprache. Durch die Sprache? Nicht nur die Sprache. Nur die Sprache? Nee. Aber du hast in der Grund, also etwas gemacht. Ja. Also von allen Seiten, ja, Bildungen. Oder? Okay. Eine Frage bitte. Aha. Gibt es einfach an der Deutschabteilung, die Journalisten arbeiten lernen? Nein. Also ich bin nicht dort, also ich weiß nicht wirklich, ob es dort eine solche Ausbildung gibt. Ja, in der Côte d'Ivoire. Ja. Am Goethe-Institut habe ich eine Ausbildung in der Journalismus gemacht. Aber das ist Laboratorium. Du bist nicht da. Sehr sicher. Du bist in Boaké, an der Universität von Alassane Ouattara. Mhm. Und dort gibt es einen Fahrbereich, der dieses... Du musst einen Beweis geben. Das ist dank der Schule. Ich habe die Schule gelernt. Ich habe Deutsch gelernt und durch Deutsch habe ich Goethe-Institut kennengelernt. Und Goethe-Institut, ich habe Journalismus gemacht. Das ist durch die Schule. Das ist eine Straße von... Das ist eine... wie kann ich so leicht sagen? Das ist eine Etappe, oder? Das ist eine Etappe durch die Schule. Ohne Schule, nein. Ich stimme nicht zu. Okay, Moment. Um Ihnen eine Aufpause zu gönnen, schlage ich Ihnen vor, die deutsche Sängerin Vanessa Mai mit ihrem Musiktitel Happy Hands zu entdecken. Ich vermisse das Gefühl, dass wir zu zweit waren. Damals als wir zwei Bonnie und Clyde BKFM, la radio jusqu'au bout du monde. Jetzt bin ich für dich nicht mal mehr ein Zweitwagen. In unseren Lieblingsfilm lief nicht immer alles perfekt. Ich hab es geliebt, dass wir real sind. Doch jetzt gibt es kein Happy End. All diese Movies machen's schlimmer, weil sie mich nur an dich erinnern. Das ist kein Happy End. Ich kann nicht mehr pennen, weil ich noch an dich denk. Das ist kein Happy End. Du bist stuck in my head, kann es nicht mehr verdrängen. Ich will deine Story skippen, ohne dich zu vermissen. Will meinen Freunden sagen, dass du mir egal bist. Dabei bist du es gar nicht. Ich bin Jack, ich bin Forrest, ich bin Harvey Specter, bin Batman, bin Rabbit und auch Hannibal Lecter, bin Christian Grey, ich bin Mr. Big, Walter White und Lupin, wenn du mich vermisst, denn du bist Kevin alleine zu Hause. BKFM, la radio, jusqu'au bout du monde. Ich glaube, dieser Liebesfilm nimmt keine glückliche Wende, eine Romanze ohne Küssen am Ende. All diese Movies machen's schlimmer, weil sie mich nur an dich erinnern. Das ist kein Happy End. Ey, ich kann nicht mehr pennen, weil ich noch an dich denk. Das ist kein Happy End. Du bist stuck in my head, kann es nicht mal verdrängen. Ich will deine Storys kippen, ohne dich zu vermissen. Will meinen Freunden sagen, dass du mir egal bist. Dabei bist du es gar nicht. Gut, wir sind zurück, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Sie haben immer die Möglichkeit, uns anzurufen und darauf zu reagieren. Die Telefonnummer ist 01 01 45 50 40. Ich wiederhole 01 01 4 5 5 0 4 0. Liebe Gäste, wir sind noch da. Gut, also gibt es Rahmenbedingungsprobleme in Côte d'Ivoire? Ja. Welche? Ich glaube, das ist so tatsächlich. Wir sehen, wenn wir im Rahmen der Schule, also der SU, sind, die Rahmenbedingungen, was die Schule uns gibt, das ist nicht adaptiert. Was ich immer mehr sage. Ich nehme ein Beispiel. Heute bin ich ein Student an der Germanistikabteilung und ich habe etwa 22 Fächer. Mhm. Aber wenn wir in den Muttersprachen kommen, sie haben nicht diese Fächer. Wir beginnen zu Lizenz 1 mit denselben Fächer, mit den selben Ansätzen. Und wir kommen mit denselben Zellen weiter. Wir müssen diese Fächer abkürzen. Warum? Das ist so. Wollen Sie reagieren? Nein, warum sagst du das? Diese Fächer sehr zu sind. Wozu dienen diese Fächer? Wir lernen an der Germanistik. Ich nehme ein Beispiel. Mhm. Julius Caesar, Geschichte. Das bleibt eine Geschichte. Nein, Geschichte. Das ist etwas Historisches. Ja, ich bejahe. Mhm. Aber was ich verneine, das ist zu viel. Dieselbe Linie. Das ist nur theoretisch. Hast du die Geschichte von Julius Caesar verstanden? Ich habe verstanden. Diese Geschichte, es gibt eine Lehre nach diese Fächer. Wie üblich, zum Beispiel, nach einer Geschichte gibt es eine Lehre. Aber was sollst du nehmen? Wie Julius Caesar mag seine Politik. Das ist, was du sollst behalten, um dein Leben zu... Mhm. Okay, ich habe eine Frage für ihn. Wozu dient diese Geschichte dir? Moment, er war dabei zu erklären, dass durch diese Geschichte kann man eine Lehre ziehen. Und diese Lehre kann uns helfen, um eine bessere Gesellschaft zu haben. Ja, sehr gut. Ich meine, aber welche Kompetenzen sammeln diese Lehre? Welche Kompetenzen? Okay, etwas Praktisches. Kann dieser Bereich oder dieser Fahrbereich uns eine Arbeit geben? Okay, ich nehme ein Beispiel von der Geschichte Hitlers. Wenn wir Hitler lernen, wir wissen, was wir in der Gruppe... Hitler hat dir Arbeit gegeben? Nein, Hitler ist sehr gut. Sag mir bitte. Hitler ist nicht so schlecht. Hitler, wenn du Hitler, seit er Lizenz 1 lernt, Hitler hat dir etwas gegeben? Aber seine Geschichte... Seine Geschichte ist sehr gut für mich. Zum Beispiel, ich möchte Politik machen. Wie kann ich diese Politik machen? Wie kann ich kräftig sein? Das ist eine Lehre. Wenn ich arbeite, ich kann diese Methoden benutzen und meine Politik zu machen. Ein Führer sein. Ja, warum nicht? Okay. Ich bin ein Leader. Im Vertrauen gesagt, sag mir die Wahrheit. Hand auf es. Mhm. Wenn du die Geschichte von Julius Caesar, Hitler, ich weiß nicht, Zolala, diese Menschen, wozu dienen? Konkretes, sachliches, um einen Arbeiter zu haben, um einen Arbeiter zu bekommen. Sag mir. Das ist ein Fach in der Schule. Wir können dadurch Deutsch lernen. Wie sollen wir Deutsch sprechen und Deutsch in der Vergangenheit, zum Beispiel Deutsch, mit dieser Geschichte kann man diese Sprache lernen. Sehr gutes. Ja. Weißt du das in der Schule, wo wenn du deine Abschlüsse bestanden haben, gehst du nicht dort, um Julius Caesar zu erklären. Dort gehen wir Deklination, Lektüre, Schreiben und Rechtschreibungen zu lernen, zu beibringen. Das, wir bringen nicht Julius Caesar um andere Geschichte. Das ist so eine Vorstellung, eine Imagination. Also? Ja. Okay, danke. Liebe ja, Elise, ich habe eine Frage. Heute zum Beispiel, wenn wir eine Arbeit suchen wollen, bitten Sie uns immer, dass wir einfach ein Motivationsschreiben, ja? Ein Motivationsschreiben oder ein CV zum Beispiel. Mhm. Aber weißt du, ob du nicht in die Schule gegangen warst, kannst du keine einfach Kenntnisse um dieses Motivationsschreiben, oder? Die Schule hat dir geholfen, ja, das Schreiben zu erledigen oder mir gut zu schreiben, ja. Mhm. Also ich denke, dass diese Fähigkeit hat dir wirklich geholfen, einfach später eine Arbeit zu finden, oder? Ja, sie hat mir Kompetenzen geben, um eine Arbeit zu finden. Aber dies bedeutet nicht, dass ich unbedingt eine Arbeit finden kann. Wirklich? Ja. Aber er kann akzeptieren, um eine Arbeit und sozusagen dir eine Arbeit zu geben. Das ist möglich, oder? Das ist möglich, aber es gibt viele Bedingungen, um eine Arbeit in der Côte d'Ivoire zu finden. Wirklich? Welche Bedingungen? Welche Bedingungen? Das Geld. Geld. Das Geld? Ja, das wirklich? Geld. Nein? Ja. Und die Beziehung. Okay, ich habe etwas zu sagen. Das ist nicht ein Problem von Geld. Nein, das ist ein Problem von Kompetenz. Das ist, was wir haben schon in der Schule. Wenn du keine Kompetenz hast, du kannst nicht, du wirst Geld benutzen. Deshalb gibt es Schule. Weißt du, dass es einige Personen geben, die Kompetenzen haben, oder eine andere Personen, die arbeiten, dann die Affinität haben? Für mich wirklich. Andere haben die Kompetenzen und andere haben die Arbeit. Nein. Wir haben nicht gesagt. Die Personen, die arbeiten, haben Kompetenzen. Ja, bitte, ich möchte etwas schnell hinzufügen. Ich bin einerseits d'accord mit der Gunes. Wir müssen ursprünglich Kompetenzen sammeln. Okay. Dann Beziehungen haben. Die beiden sind verbindlich. Ja, verbindlich. Du kannst nicht sagen, ich Beziehung habe und ich kann nicht an die Tafel schreiben. Was ist das Problem so? Ja, wenn du Kompetenzen hast, musst du auch Beziehung. Ja. Unterhalten. Das ist so für wenn du schnell eine schnelle Arbeit zu finden wollen, du musst es machen, ja. Die beiden passen. Okay, Cedric, ich möchte wissen, ob Sie einfach ein Erziehungsminister waren. Welche Ratschläge können geben oder welche einfach Bedingungen, Voraussetzungen dafür geben? Sozusagen Lösungen für diese Probleme. Ich glaube, das Problem von dem Schulsystem, von der Arbeit, von der Arbeitslosigkeit, ihr Rahmen, sie sollen etwas wissen, dass das Resultat, das Ergebnis, eine Bildung ist eine Arbeit, ist etwas zu machen. Aber wenn ich an der Stelle gut, danke, wir haben sofort einen Anruf. Hallo. Ja, guten Tag. Ja, guten Tag. Gut. Ja, ich bin Sarah Regina, Studentin aus Poitiers, aber ich bin vorzeitig in Abidjan. Schön, herzlich willkommen. Dankeschön. Schön. Und wie wollen Sie reagieren? Ich höre Ihnen nicht so gut. Was? Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo? Wir sind da, ja. Gibt es ein Verbindungsproblem? Also schön, sie ist los. Ja. Ich werde dabei zu sagen. Schneller, ja. Ja, ich werde dabei zu sagen, wenn ich an der Stelle wie ein Erziehungsminister oder ich muss zuerst die Rahmenbedingungen, die Vorkehrungen, eine gute Vorkehrungen, ja, verfügen, dann die lernen können gut lernen. Aber wenn es nicht gute Vorkehrungen gibt, wie können wir lernen? Wie? Schön, ja, Herr Gudenz, ja. Haben Sie einfach Ratschläge zu geben? Okay, für mich, muss alle in die Schule gehen. Das ist sehr wichtig. Aber nach der Schule brauchen wir einige Kompetenzen, um Arbeit zu haben. Wir sollen also neben nicht, der Schule neben können der wir Schule. Andere Ausbildungen okay. ja, erledigen. Wir sollen nicht nur auf der Schule basieren, aber nach der Schule oder außerhalb der Schule sollen wir Kompetenzen haben. Schön. Genau. Ja, Ayan? Ja, für mich die Schule nicht garantiert eine sichere Zukunft. Mhm. Ja. Die Schule ist sehr wichtig für alle Menschen, aber der Budget, bitte, ja, die Regierung muss die Schulsysteme remanieren. Schön. Ja, Frau Elise, Lösungen? Ja, schneller. Ja. Okay, für mich ist da die Schule sehr wichtig, denn sie erlaubt uns schreiben und gut zu sprechen ja. und auch Zeugnisse zu haben, um eine gute Arbeit zu finden. Aber unser Schulsystem ist nicht so gut für uns, mhm. denn meine ich, muss die Regierung Fachbereichen wie berufliche Arbeiten an den Studentenplan hinzufügen und sollen die Studenten oder die Schüler gut, was die Lehrer lehrt, gut arbeiten, gut lernen, bitte. Das ist alles für mich. Okay, danke. Gut, ein Gespräch mit Ihnen über dieses Thema war total schön. Danke sehr. Nur fertigen wir ein Spiel zur Allgemeinbildung über Deutschland. Also ich denke, dass Sie viele Kenntnisse über Deutschland haben. Alles hängt. Gut, also Sie sind schon in zwei Gruppen geteilt. Also können Sie eine Benennung für die Gruppe finden? Eine Benennung für Ihre Gruppe und auch für Ihre Gruppe? Ja. Welche? Smart. Was? Wir sind sehr smart hier. Smart. Warum smart? Smart? Ja. Schön. In Englisch. Smart und ja, Sie? Art-Gruppe. Art-Gruppe, nimm so. Okay, Art-Gruppe. Schön. Ich stelle Ihnen eine Frage mit zwei, sozusagen drei Vorschlägen. Und wenn eine Person die Antwort hat, soll ihr sofort Finger hochstehen. Und die Antwort ist für die Gruppe. Für jede richtige Antwort erhalten Sie zwei Punkte. Mhm. Das okay. klappt? Okay, das klappt. Das klappt. Also, wir fangen an. Okay. Ja, okay. Wir können. Schön. Erste Frage. In welcher Stadt von Deutschland liegt der Sitz des Goethe-Instituts? A. Berlin, B. Hamburg, C. München. Ja. Hamburg. Nee, falsch. Ja. Das war München. München. Ja. Zwei. Wer war der erste Reichskanzler der Bundesrepublik Deutschland? A. Gustav Heinemann, B. Konrad Adenauer, C. Willy Brandt. Ja. Ja. B. B. Konrad Adenauer. Schön, gut. Die dritte Frage. In welcher Stadt von Deutschland befindet sich das größte Stadion? A. München, B. Dortmund, C. Berlin. Berlin. Ich? Dortmund. Nee, Finger hoch. Finger. Er hat Finger hoch. Ja. Was? Dortmund. Schön, B. gut. Die vierte Frage, hör gut zu. Welche sind die Flagge Deutschlands? A. Gold, Rot, Schwarz. B. Schwarz, Gold, Rot. C. Schwarz, Rot, Gold. Ja. C. Gut. Die letzte Frage. Schon? Ja. Es gibt zwei Phasen. Hier ist die erste Phase. Gut, die letzte Frage hier. Wie viele Nachbarländer hat Deutschland? A. 9, B. 8, C. 11. Ja. Ja. Si, nee, falsch. Neun. Ah. Gut, also für die erste Phase hat die Gruppe Smart 6 Punkte. Ja. Mhm. Ja. Wir sind sehr smart hier. Schön. Und naja, die zweite Phase, hier geht es um einfach eine schnelle Frage sozusagen. Ich stelle Ihnen einfach fünf Fragen und sie geben, sie sagen, ob es richtig ist oder nicht richtig ist. Also richtig oder falsch. Das klappt. Finger. Was? Finger. Finger. Nee. Die Frage ist nur für euch beide. Ah. Ah, okay. Wenn okay. es vorbei ist, dann können wir hier. Okay, das klappt. Ja, wir das haben klappt. Nur 30 Sekunden. Das klappt. Gut, also sie sollen schnelle antworten. Gut. Bereit? Ja. Schön. Avocado ist ein Obst. Richtig oder falsch? Richtig. B. Bayern München ist die schönste Stadt Deutschlands. Falsch. Gut. Deutschland ist größer als Frankreich. Richtig. Richtig? Nee, falsch. Eine Frage. Ja. Wir sind zwei. Ja. So sollen wir Finger hoch. Oder? Nein. Sie können sich konsultieren. Ah, okay. Es gab nur zwei. Okay. Also das Bundesland Brandenburg grenzt an Bayern, richtig oder falsch? Falsch. Gut. Berlin liegt sich im westlichen Deutschland. Schneller. Falsch. Gut. Und jetzt sind wir mit der zweiten Gruppe. Bereit? Ja. Ja, bereit. In Deutschland, nach dem Winter kommt der Herbst. Ja, richtig. Falsch. Gut. Angela Merkel trägt den Namen ihres ersten Ehemannes. Richtig oder falsch? Richtig. Gut. Schön. Also, Frankreich hat mehr Einwohner als Deutschland. Falsch. Gut. Der Adler ist das deutsche staatliche Symbol. Ja. Ja, was? Richtig. Gut. Die letzte. Deutschland ist das vier wirtschaftlich am westesten entwickelte Land der Welt. Ja, Deutschland ist das vier wirtschaftlich am westesten entwickelte Land ja, der richtig. Welt. Ja, richtig. Richtig, gut. Schön. Also, geben Sie einfach eine Minute, dann machen wir die Summe. Machen wir die Summe und ist es vorbei. Das klappt? Okay. Mir einfach passiert. Ich habe Spaß mit meinen Jungs. Big FM, la radio jusqu'au bout du monde. Haben Fun und zocken ist das Weekend-Programm. Super Bowl und Champions League. Dazu einen Burger, das ist was ich lieb. Total. Doch plötzlich war das alles egal. Türkisblaue Augen, die mir den Schlaf rauben. Nicht mehr normal. Du bist mir einfach passiert. Mit dir ist Glück garantiert. Wir sind zurück für die Summe. Also die Gruppe 1, nämlich Smart. Ja. Das war schön, Sie haben 26 Punkte erhalten. Das ist schön. Und die Art-Gruppe, ja? Schön, Sie kennen schon die Summe oder das Resultat. Gut, Sie haben 20 Punkte erhalten. Also, leider. Und Sie erhalten ein Auto, oder? Okay, ja, vielen Dank. Gut, liebe Gäste, wir sind am Ende dieser Sendung. Das war schön, Ihnen hier zu empfangen. Also, ja, Gudens, auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Ja, ich habe eine Frage. Welche? Gibt es ein Geschenk für uns? Ein Geschenk? Ein Auto, oder? Wir haben gewonnen. Ja, Elise, auf Wiedersehen. Okay, auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Anleitung. Bitte. Ja, Cedric, auf Wiedersehen. Vielleicht können wir noch einen anderen Tag sehen. Gut, liebe Zuschauer, ist es vorbei für heute. Lassen wir den Platz an den deutschen Rapper Omar mit dem Single hier im Viertel. Auf Wiedersehen. Das sind die Blockshows, Kinder haben Gift in ihren Wehen. Die Geschäfte laufen bei uns im Café. Hier im Viertel sind die Blockshows, Kinder zahlen Gift mit ihren Tränen. Es wird gottlos, sind die Blockshows. Big FM, la radio jusqu'au bout du monde. In der Hut mach Schnappen drauf vom Teufel geküsst, Scheine mit Gift packt, Barbecue ab und lauf. Falsche Menschen, steh scheiß bei uns, es zeigt die Grenzen. Adelsheimer statt Amsterdam, ich mein Runden drehen statt Bremser lenken. Ey, Platten sind grau, viele meiner Jungs haben Platten aus Staub. Tauschen Paradies gegen Hölle und Leid, für ein AMG und ein dickeres Haus. Willkommen im Block, Dealen ist kein Hobby, Dealen ist Job. Sind vier, fünf Jungs, die den Bau nicht sehen. Auf den Rest deiner Gang wartet safe das Loch. Ein Leben lang Hass, ein Leben lang Reich oder Leben lang Knast. Es kommt, wie's kommt, dass so lang hier normal ist. Und hey, es geht, bleib ich ein Leben lang satt. Sind tot prominent, weil der Kopf uns kennt. Er hat das Gift hier brennt. Renn vor Bulle, er ist selbst dran schuld, wenn er nicht schnell rennt. Hier im Viertel sind die Blocks hoch. Kinder haben Gift in ihren Wehen. Die Geschäfte laufen bei uns im Café. Hier im Viertel sind die Blocks hoch. Kinder zahlen Gift mit ihren Tränen. Es wird gottlos. sind die Blocks hoch. Der Block ist heiß, viel im Bau. Viele auf Alkana, viel auf Staub. Ist egal, ob der Kunde mir die Nerven fickt, solange er mir auch viel abkauft. Willkommen im BKFM, la radio jusqu'au bout du monde. Deutsch über Grenzen. Deutsch über Grenzen. Votre émission des germanistes pour la promotion de la culture et de l'excellence. Deutsch über Grenzen. C'est des rubriques de formation et d'information sur la germanistique. Deutsch über Grenzen. C'est une immersion au cœur des débats universitaires et communautaires. Deutsch über Grenzen. C'est votre temps d'antenne par la Afro-Deutsche Familie sur la radio Beke FM. Deutsch über Grenzen, c'est tous les jeudis de 15 à 16 heures sur la fréquence qui vous conduit jusqu'au bout du monde. Deutsch über Grenzen, mit Deutsch, durch Deutsch, im Deutsch. Im Deutsch. Im Deutsch.